Alles begann mit dem Schreiben meiner ersten Zeilen. Es ging nie um Fame, sondern darum, frei zu sein. Ich schrieb Line für meine Heimatstadt. Ich folgte keinem, hab das nur für mich gemacht. Nichts hier kam über Nacht, es war ein weiter Weg. Und seit Europa fällt, wird jedes Wort verdreht. Doch das ist okay, denn mit der Zeit vergeht jeder Zweifel und der Weg ist von Erfolg geprägt. Ich hab den Kampf nie gescheut und doch kein Wort bereut. Hätte ich doch mal die Wahl, ging ich diesen Weg erneut. Hab die besten Leute hinter mir, ich steh für euch ein. Halten wir zusammen, wird nichts mehr unmöglich sein. Im Herzen immer Krieger, nicht zu brechen wie ein Berg. Keines ihrer Worte ist für mich heute von Wert. Will keinen Gedanken und keine Zeit mehr verschwenden. Denn im Gegensatz zu ihnen haben wir einen wahren Grund zu kämpfen. Niemals werden wir die Kraft und unseren Mut verlieren. Was sie auch probieren, heute kämpfen wir. Niemals werden wir willenlos hinterher marschieren. Die Zukunft lebt in uns und dafür kämpfen wir. Niemals werden wir die Kraft und unseren Mut verlieren. Was sie auch probieren, heute kämpfen wir. Niemals werden wir willenlos hinterher marschieren. Die Zukunft lebt in uns und dafür kämpfen wir. Zeiten ändern sich, doch so viel ist es, was bleibt. Wir alleine sind die Zukunft unserer Vergangenheit. Sie wollen, dass du schweigst, dich der Masse anpasst. Doch das war nie meine Art, schreie raus, was mir nicht passt. Ob Freiheit oder Knast, ich stehe zu meinen Werten. Wenn wir glauben, was zu sein, haben wir aufgehört zu werden. Erinner dich daran, immer wenn dein Kind lacht. Genau das ist die Zukunft, die den Kampf lohnenswert macht. Sie leuchten in der Nacht wie Sterne am Horizont. Für alles, was passierte und für alles, was noch kommt. Jede Line, jeder Beat, jedes gottverdammte Lied. Jede Zeile, die ich reime, fühlt sich an, als ob ich fliege. Ein Berg, den ich bestieg, vorbei an tausend Schatten. Hab mich dafür entschieden, den Rest hinter mir zu lassen. Schlechte Zeiten verblassen, sind nur noch Vergangenheit. Die Geschichte beginnt mit dem Mut, der uns antreibt. Niemals werden wir die Kraft und unseren Mut verlieren. Was sie auch probieren, heute